SWR 2 Leben. Wer schlafen kann, darf glücklich sein, sagte Erich Kästner. Er wird wohl seine Erfahrungen damit gemacht haben. Spätestens, wenn man nicht mehr schlafen kann, weiß man, was einem fehlt. Auch SWR 2 Leben Autor Michael von Poser kennt das, wie sehr Schlaflosigkeit einem zusetzt, wie sie auf Wohlbefinden und Stimmung drückt. Aber als er noch jung war, hat er ganz andere Erfahrungen mit durchwachten Nächten gemacht und keine schlechten. Die Früchte der Schlaflosigkeit von guten und bösen Nächten. Wenn man jung ist, verlegt man viel vom intensivsten Leben in die Nacht. Ich habe Feste bis in die Morgenstunden gefeiert, unermüdlich und dem Augenblick ganz hingegeben. Da konnte es passieren, dass ich plötzlich in einen Trancezustand verfiel, so als wäre ich in meiner Wachheit nicht ganz wach. Zwischen mich und meine Umgebung hatte sich ein Schleier gezogen. Die Wirklichkeit bekam etwas Unwirkliches. Ich sah die Menschen um mich tanzen, plaudern und war selbst wie gebannt, so als schlief ich bei vollem Bewusstsein. Ich denke, dass so eine Trance hervorgerufen wird durch eine Überdrehtheit nach langem Schlafentzug. Diese Absenzen gingen schnell vorbei. Und wenn ich dann durch die nächtliche Stadt heimkehrte, kam ein Wohlgefühl über mich, eine Erhobenheit, als kostete ich von einer ganz besonderen Freiheit, die nur die Nacht schenkt. Oft führte mich mein Weg durch einen Park in der Nähe meines Hauses. Das Wasser sprudelte, die Enten schnaubten, der Mond erzeugte traumartige Bilder. In der Nacht ist der Duft der Bäume am stärksten. Obwohl ich nicht betrunken war, kam etwas Trunkenes über mich. Menschen und Dinge schienen mir bedeutsamer als am Tage. Ein anämisches Mädchen war im Laternenlicht eine urtümliche Schönheit, ein weißhaariger Alter, ein Weiser aus dem Morgenland. Voll von Verheißung schien die nächtliche Wunderwelt. Es konnte sein, dass ich nach einer solchen Nacht früh morgens in einen tiefen Schlaf fiel. Es konnte aber auch sein, dass ich dazu noch zu erregt war und nur so dämmerte. Die Glieder waren schwer, aber das Bewusstsein schaltete sich nicht aus. Diese Morgenstunden nach rauschhaft durchlebter Nacht waren für die Gedankentätigkeit sehr fruchtbar, zum Teil möchte ich behaupten, wahrhaft visionär. Das Grübeln verlief willkürlich, so als wären gewisse Regeln logischer Gebundenheit außer Kraft gesetzt. Ich hatte Ideen, auf die ich bei bemühtem Nachdenken nicht gekommen wäre. Das ging so leicht und schnell, dass ich es hätte aufschreiben müssen, wenn ich alles hätte behalten wollen. Doch ich fühlte mich viel zu wohlig, um zu einer solchen Arbeit fähig zu sein. Es waren Stunden eines schwebenden Glücks, in denen ich Reisen in Vergangenheiten machte und Einbildungen hatte, schon früher und an anderen Stellen gelebt zu haben. Und ich kostete dieses Fluidum von Szenen aus versunkener Vorzeit aus. Die Grenzen der Person waren auf eigentümliche Weise erweitert. Das Gedicht »Spätes Erwachen« von dem schwäbischen Bauerndichter Christian Wagner gibt eine solche Erfahrung wieder und hat mir dadurch eine schöne Bestätigung geliefert. So wie ein Mensch nach lärmendem Gelag noch spät zu Mitternacht nicht schlafen mag und seine Ruh erst findet knapp vor Tag und süß erst schläft beim hellen Morgenschein, so reicht in die Jugend mir hinein versäumter Schlaf von einem vorigen Sein. O wüsst ich doch, was mich nicht schlafen ließ, ob mich ein Gott vom Bacchanal verstieß, ob ich betrunken kam vom Paradies? In den frühen Jahren war für mich das Durchwachen einer Nacht unproblematisch. Weil ich damit keine Schwierigkeit hatte, habe ich mich in meiner Studentenzeit, als ich Geld verdienen musste, um mein Studium zu finanzieren, für die Nachtarbeit entschieden. Ich verdingte mich bei der örtlichen Wach- und Schließgesellschaft. Die Wachdienste, so dachte ich, würden mir genug Zeit lassen, viel zu lesen und meine Seminararbeiten zu schreiben. Tagsüber, so hatte ich es mir in einer etwas zu großartigen Theorie zurechtgelegt, würde ich mich nach kurzem tiefen Schlaf den Dingen widmen können, die mich wirklich interessieren, dem Verfassen von Literatur, dem Komponieren. Das war praktisch nicht durchführbar. Ich musste feststellen, dass der Biorhythmus des Körpers nicht so leicht zu überspielen ist. Ich wurde eingesetzt in Fabriken, Ausstellungshallen, Ämtern, Einrichtungen der Bundeswehr. Da konnte ich zwar zwischendurch in ein Buch schauen oder etwas aufschreiben, aber an ein systematisches Arbeiten war nicht zu denken. Nicht nur, weil ich gleichzeitig immer aufpassen musste, ob alles auf dem bewachten Areal in Ordnung war, sondern weil sich in den späten Nachtstunden und gegen Morgen eine schwer zu bekämpfende Müdigkeit einstellte. Bald war es nicht mehr viel mit meinen Studien. Die Nacht hat ihre eigenen Gesetze, denen man sich anpassen muss, wenn man durchhalten will. Wie man das anstellt, das lernte ich von den Kollegen, mit denen ich zusammen den Wachdienst versah. Das waren ältere Männer, die Erfahrung hatten mit dem Nachtjob und ihn sich zu erleichtern suchten. In weitläufigen Gebäuden gab es Stechuhren, die jede Stunde bedient werden sollten. Es existierten gewisse Kniffe, wie man die stündlichen Rundgänge umgehen konnte. Ferner war da der sogenannte General, der Oberaufseher, der unangekündigt mit seinem Moped vorfuhr, um nach dem Rechten zu sehen. Gegen die gewieften Wachmänner hatte er wenig Chance. Wenn er etwas sah, was er nicht sehen sollte, dann wickelten sie ihn so ein, bis er es halt nicht mehr gesehen hatte. Es ist seltsam, nächtelang in leeren Gebäuden zu sitzen und Kontrollgänge zu machen. Wo es möglich war, schaute ich mich auch draußen auf der Straße um, wie das städtische Leben sich allmählich verdünnte und zum Erliegen kam. Ich wurde ins Gespräch gezogen und manchmal um Hilfe gebeten, von Spätheimkehrern und Frühaufstehern, Nachtschwärmern und Prostituierten. Ich trug eine Uniform, vielleicht erweckte das ihr Vertrauen. Die Nacht färbt alles anders. Das nächtliche Leben ist ein bisschen wie Unterwasserwelt. Jene langen Stunden, die ich nicht in schön erleuchteten Festsälen, sondern in düsteren Hallen und Bürokästen verbrachte, wo es tickte und gluckerte, und mich, wenn ich mit der Taschenlampe unterwegs war, das eigene Spiegelbild in einer Glastür erschrecken konnte, jene Stunden brachten das Bedrückende der Nachtsphäre zum Vorschein. Etwas Lauerndes lag in ihr, als begünstige sie das kreatürlich Böse. Einmal, ich bekam gelegentlich Sonderaufgaben zugeteilt, musste ich auf einem Parkplatz einen Pulk Oldtimer bewachen, die mit ihren seltsamen Formen, Kutschendächern, breiten Trittbrettern, großen Speichenrädern selbst etwas von grotesken Traumbildern hatten. Ich war mit der Zeit in meinen Pflichten ziemlich nachlässig geworden und darauf bedacht, es mir gemütlich zu machen, das heißt, ich hielt mich nicht mit allen Mitteln wach, sondern genehmigte mir Nickerchen und auch längere Schlafzeiten, wozu ich einen geschützten Platz brauchte. Bei den Oldtimern war das keine einfache Sache. Sie boten wenig Raum und waren nicht heizbar. In einem zugigen Cabriolet rollte ich mich auf dem Rücksitz mühselig zusammen und fiel in Schlaf. So gegen 2 Uhr morgens wurde ich durch ein Geräusch geweckt. 2 junge Männer hantierten am Schaltbrett eines Bugatti-Sportwagens. Es sah so aus, als ob sie etwas ausbauen wollten. Ich knüpfte meine Uniformjacke zu, fasste meinen Gummiknüppel, sprang aus meinem Oldtimer heraus und brüllte den Knüppel schwingend drohende Worte. Die beiden ließen sofort von dem Wagen ab und rannten davon. Hätten sie das nicht getan, sondern die Konfrontation gesucht, hätte es brenzlig werden können. Offenbar hatten sie keinen großen Schaden angerichtet. Ich bekam keine Rüge wegen Unaufmerksamkeit. Aber in anderen Fällen musste ich mir Zurechtweisungen anhören. Und als ich beim nächtlichen Wachdienst in einer Kleiderfabrik so tief und fest geschlafen hatte, dass ich Revolverschüsse überhörte, die Kugeln hatten ein Fenster durchschlagen und wurden morgens gefunden, da war der Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Wachmannkarriere beenden musste und mich wieder meinen Tagesgeschäften zuwenden konnte. Die hatten infolge der ewigen Müdigkeit durch die Nachtarbeit eher gelitten. Ich führe es auch auf die Nachtarbeit zurück, dass ich ziemlich früh im Leben Schlafprobleme bekam. Als ich nach dem Studium Arbeitsstellen übernahm, die regelmäßiges frühes Aufstehen verlangten, da zeigte sich, dass ich nicht über den dazu nötigen guten Schlaf gebot. Wie so viele Menschen, die unter diesen Druck geraten, einerseits nicht einschlafen zu können, andererseits den Ansprüchen des Tages bangend entgegenzusehen, fing ich an, mit Schlafmitteln zu operieren. Ich tat das mit schlechtem Gewissen, weil ich einen Widerwillen gegen die Abhängigkeit von Medikamenten habe, so als würde meine persönliche Freiheit dadurch eingeschränkt. Anfangs nahm ich nur ab und zu eine Schlaftablette, mich vor mir selbst entschuldigend, dass ich mir, um den Tag bestehen zu können, ein paar Stunden Schlaf gewähren müsse. Das war nicht durchzuhalten. Das Einnehmen des Schlafmittels wurde zur Gewohnheit. Der Schlaf, den ich mir dadurch verschaffte, war kein guter, sondern ein brüchiger, wie mir schien, keineswegs gesunder Schlaf. Es waren auch immer nur so Fetzen von Schlaf als Unterbrechungen eines quälenden Wachseins durch zehrende Albträume belastet. Nur aus Erinnerung wusste ich noch, wie das ist, wenn man sich morgens nach langem, tiefen Schlaf wie ein Neugeborener erhebt und dem Tagesgeschäft mehr als gewachsen fühlt. Mein Zustand wurde zusehends hoffnungslos, als ich in das Haus meiner krebskranken Mutter zog, um sie zu pflegen. Nun kam zu der anstrengenden Tagestätigkeit, ich unterrichtete an der Universität, noch die ständige Verantwortlichkeit für die Kranke, den Pflegedienst, die ärztliche Versorgung. Das Einschlafen wollte kaum noch gelingen, obwohl oder vielleicht gerade, weil ich wusste, dass ich früh an meine Arbeit gehen musste. Das war zermürbend. Und einmal, als ich nicht mehr wusste, wie ich diese Belastung ertragen sollte, durchsuchte ich den Medikamentenvorrat meiner Mutter und nahm eine große Menge sehr starker Schlaftabletten ein. Die Folge war, dass ich gar nicht von selbst aufwachte, sondern von Sanitätern geweckt wurde, die mich in die Psychiatrie abtransportieren wollten. Ich konnte sie überzeugen, dass ich noch bei Verstande sei und auch weiterzuleben gedächte. Mir war klar, dass ich, wenn es weitergehen sollte in Sachen Schlaf, andere Methoden anwenden musste. Ich führte für mich eine regelmäßige frühe Schlafenszeit ein, setzte die Schlafmittel ab und versuchte, das Schlafproblem nicht so zwanghaft zu sehen. Gerade weil ich einen Versuch mit schweren Schlafmitteln unternommen hatte, konnte ich gelassener werden. Ich hatte in Kauf genommen, dass ich überhaupt nicht mehr aufgewacht wäre. Und in diesem Fall hätte sich auch mein Einschlafproblem erledigt. Dadurch verlor dieses an Brisanz. Eine Gleichgültigkeit bemächtigte sich meiner, die sich schlaffördernd auswirkte. Der Druck der äußeren Umstände war verringert dadurch, dass ich sie weniger ernst nahm. Allmählich habe ich es wieder dahin gebracht, dass ich schlafen konnte. Unterschiedlich gut, aber im Ganzen so, dass das Gefühl der Übernächtigkeit aufhörte. Da der Tag bewältigbar schien, konnte ich, wenn der Abend kam, dem nächsten einigermaßen ungerührt entgegensehen. Eine Form der Normalität war zurückgewonnen. Was die unterstützenden Mittel angeht, so ist das ruhige, abgedunkelte Zimmer eine Vorbedingung. Der Raum, in welchem ich schlafen will, muss den Schlaf nahelegen. Denn längst vergangen die Zeit, wo ich überall schlafen konnte, notfalls auch bei Straßenbeleuchtung in einem unbequemen Oldtimer. Ich vermeide die große Mahlzeit am Abend, um den Magen nicht zu belasten. Von Baldrian-Präparaten habe ich nie etwas gehalten und immer mit Staunen vernommen, dass andere Menschen ihnen eine Wirkung zuschreiben. Anders ist es mit dem Hausmittel heiße Honigmilch. Da ist meine Erfahrung, dass dieses Getränk, wenn es um eine moderate Störung geht, den Schlaf tatsächlich befördern kann. Offenbar signalisiert die Süße, so sagen die Forscher, dem Gehirn, es ist alles in Ordnung, du kannst ganz beruhigt schlafen. Das Wichtigste bleibt allerdings die innere Distanz zu den Bedrückungen des Tages. Mit diesem System bin ich ein paar Jahre ganz gut gefahren. Eine gelegentliche schlaflose Nacht war leicht zu überbrücken. Dass ich mir das Schlafen selbst wieder beigebracht hatte, machte mich fast ein bisschen eingebildet. Als Spezialist beriet ich gern andere Menschen, von deren Schlafproblemen ich hörte. Mich selbst hielt ich für gefeit. Bis in einer Krise mein wohlerwogenes System der Schlafherstellung zusammenbrach. Ich hatte mich in der Kommunalpolitik engagiert und war in einem Wahlkampf sehr harten Angriffen ausgesetzt, eine Zeit lang fast täglich. Im Ernstfall versagten alle Mittel. In jenem kritischen Zustand half mir keine Milch, kein Tee und kein dunkles Zimmer mehr. Eine Zeit lang nahm ich wieder stärkste Schlafmittel, und am Anfang konnte ich mir dadurch ein paar Viertelstunden unruhigen Schlafs verschaffen, um danach umso unerbittlicher wach zu sein. Je mehr Tabletten ich nahm, desto kürzer wurde ihre Wirkung, und irgendwann konnte ich durch sie überhaupt keinen Schlaf mehr herbeizwingen. Ich ließ sie beiseite. Eine neue Dimension war erreicht. Die Angst vor der Schlaflosigkeit beherrschte mich vollkommen. Den ganzen Tag über dachte ich daran, dass es mir abends wieder nicht gelingen würde, einzuschlafen. Wenn ich mich hinlegte, war der Kopf in Aufruhr. Es war, als wäre das Gehirn mit glühenden Kupferdrähten durchzogen. Ich schlug mir gegen den Kopf, ich wütete überhaupt gegen mich, denn ich war ja beides, der keinen Schlaf fand und der den Schlaf vorenthielt. So zogen die Nächte hin. Ich hörte von draußen die Schläge der Kirchenuhr unerbittlich fortschreitend, die letzten Autos, Rufe von Betrunkenen, dann die ersten Morgengeräusche, Frühbusse hochziehen von Jalousien und so fort. Ich hörte all dies gequält. Der poetische Reiz, den die nächtliche Geräuschwelt sonst für mich hatte, war ausgelöscht. Ebenso war es mir unmöglich, meine Gedanken auch nur für kurze Zeit wegzuwenden von der Not der Schlaflosigkeit. Wie ein Besessener sagte ich zu mir, du musst endlich schlafen, du musst schlafen, du musst schlafen. Es war genau das Gegenteil von den frühen Erlebnissen von Schlaflosigkeit, in denen die Fantasie freigesetzt war und eine Empfindung von Einssein mit der Welt mich durchzog. Jetzt fühlte ich eine furchtbare Entfremdung von allem. Panische Nächte, Tage vollständiger Ermattung. Wenn man mehrmals hintereinander gar nicht geschlafen hat, dann bekommt man etwas Hautloses. Die geringste Kleinigkeit tut weh. Man wird sich selbst zum Gespenst. Und dazu hatte ich das Gefühl, ein Verworfener zu sein, dem höhere Mächte den Schlaf nicht gönnen. Wie kommt man aus einer solch krankhaften Verfassung heraus? Ich denke, nicht ohne fremde Hilfe. Meine Frau machte sich zur Hüterin meines wiederzufindenden Schlafes. Sie wachte mit mir, massierte mir das Gesicht und erzählte mir Geschichten von Leuten aus ihrem Heimatort, um mich gedanklich von mir selbst wegzulocken. Wir beide hielten eisern an unserem gewohnten Tagesablauf mit frühem Aufstehen und allen wichtigen Arbeiten fest. Und so gelang es, dass ich erst für kurze Zeiträume und dann immer länger in Schlaf sank. Ich bestritt erst, dass es sich um richtiges Schlafen handle, wie man sich oft einbildet, wach gewesen zu sein, weil man die abgelaufene Zeit falsch einschätzt. Dann musste ich aber zugeben, dass ich geträumt hatte. Eine Verwechslung von einer Träumerei im Wachen und einem echten Traum konnte nicht vorliegen. Meine Träume waren wie eigentlich immer schlimme Träume. Nun ergab sich der seltsame Umstand, dass die schlimmen Träume, die ich sonst als Beeinträchtigung des Schlafes immer verwünscht hatte, mir nun willkommen waren, weil sie den Beweis erbrachten, dass ich wieder imstande war zu schlafen. Es ist nicht verwunderlich, dass mir nach solchen Erlebnissen das Schlafen fast etwas Heiliges geworden ist. Das Bewusstsein vermag sich nicht die Bewusstlosigkeit vorzustellen. Daher kommt es, dass ich, sobald ich mir Gedanken mache, was das heißt, einschlafen, es schon nicht mehr kann. Denn erreicht werden soll ja die Ausschaltung des Bewusstseins, die herbeizuführen mir nur gelingt, wenn ich es ablenke davon, dass es ausgeschaltet werden soll. Ich darf nicht merken, dass mein Bewusstsein schwindet. Sobald es mir auffällt und ich die Aufmerksamkeit auf die Phasen des Übergangs von Wachsein zu Schlaf wende, ist der Vorgang unterbrochen. so wie in der Atomphysik die Beobachtung der kleinsten Teilchen deren Bewegung verändert. Wenn man so will, der Schlaf ist eine schöne Negation gegenüber der Bewusstheit. Zur Aufrechterhaltung des bewussten Lebens unersetzlich. In ihm wird etwas still, der Ehrgeiz schweigt, das Vegetative regelt sich selbst. Der Körper dient nicht Fremden, sondern seinem eigenen Zweck. Dadurch kommt die so notwendige Erholung zustande. Schlafentzug ist Folter oder auch Selbstfolter, und ich bin damit an meine Grenzen gelangt. Wenn man sich versucht auszumalen, wie es wäre, wenn es diese Unterbrechung des wachen Seins überhaupt nicht gäbe, wenn wir verdammt wären, immer wach zu sein, so wird man erkennen, dass darin die Hölle läge. Die Jenseitsvorstellungen der Menschen kranken meines Erachtens daran, dass sie ein ewiges Wachsein voraussetzen. Auch in einer anderen Welt müsste man schlafen dürfen, um selbst die hellsten Herrlichkeiten auf die Dauer ertragen zu können. Andererseits ist die erfrischende Ruhe, die der Schlaf gewährt, an sich schon ein wünschbares Jenseits. Der schlafende Mensch ist schon fast der gerettete Mensch. Er ist in einen Zustand der Unschuld zurückgekehrt. Schlafend kann der Mensch nichts Böses tun, wir sündigen nur wachend. Die Träume sind ein besonderes Kapitel. Ich rede hier vom traumlosen Schlaf. Nach meiner Krise habe ich das Schlafen zum zweiten Mal wieder gelernt. Genau genommen bin ich zu meinem System der Schlaferhaltung zurückgekehrt, das ich mir vorher erarbeitet hatte. Manchmal habe ich einen Rückfall in die Schlaflosigkeit und dann ängstigt mich die Erinnerung. Aber er geht vorbei, im Großen und Ganzen fühle ich mich sicher. Es kommt sogar vor, dass ich ohne Albträume 12 Stunden hintereinander schlafe. Das ist ein Fest, das ich dann mit einem prächtigen Frühstück zusammen mit meiner Frau feiere. Dieses gelegentliche Übermaß an Schlaf halte ich für das Allheilmittel für alle Beschwerden, die nicht organischer Natur sind. In anderen Nächten wache ich nach Mitternacht oder auch am frühen Morgen auf und bin damit durchaus zufrieden. Ich denke dann oft an andere, die um diese Zeit auch wach liegen, und wie sie damit umgehen. Wälzen sie sich herum oder wandern sie durch die Wohnung oder versuchen sie etwas zu lesen? Es gibt eine geheime Solidarität der Schlaflosen, das spüre ich deutlich. In solchen Stunden finde ich meine alte Wohligkeit wieder, die ich schon in meiner Jugend kannte. Ich höre nach den Geräuschen draußen und fantasiere mir etwas dazu. Die besten Ideen habe ich gerade dann. Ich schmiede mit großer Leichtigkeit Pläne. Und wenn ich mir irgendeine Szene oder einen Menschen vor Augen führe, dann erscheinen mir meine Einblicke klar bis zur Hellsichtigkeit. In Gedanken schweife ich wieder in früheren Zeiten, zu lang gestorbenen, und treibe so ein bisschen mystische Kommunikation. Vielleicht suche ich halb vergessene Verse zusammen, zum Beispiel Zeilen aus dem Gedicht »Durchwachte Nacht« der Trostohülsow, einer der großen Schlaflosen. Bei ihr heißt es über den frühen Morgen: »Der Taubenschwärme kreisen scheu wie trunken in des Hofes rund, und wieder gellt des Hahnes Schrei, auf seiner Streue rückt der Hund. Und langsam knarrt des Stalles Tür, die Uhr schlägt 4. Da flammt's im Osten auf, o Morgenglut. Die Früchte der Schlaflosigkeit von guten und bösen Nächten. In SWR 2 Leben hörten Sie eine Sendung von Michael von Posa. Die Musik wurde ebenfalls vom Autor Michael von Posa komponiert. Gespielt haben sie Rochus Hollewig, Piano, und Christopher Schrecker, Klarinette.